Die Räuber plauderten im Quartier eine Weile miteinander. Das Gespräch kam auf die Schulden, die sie beim Wirte im Höllengrund hatten, auf die Not der Frauen und Kinder. Wie gewöhnlich stellte sich jetzt die Frage, ob denn keiner etwas zu rauben oder zu stehlen wisse. Da in der Nähe am Katzenbuckel nichts zu machen war und da man mit den armen Odenwaldbauern in gutem Einvernehmen bleiben wollte, beschlossen sie endlich, an die Bergstraße zu ziehen und dort eine Kutsche zu überfallen. Kaum hatte man sich geeinigt, traf auch schon Verstärkung ein. Georg Philipp Lang, der gefürchtete Hölzerlips. Die Räuber verabschiedeten sich von ihren Frauen und Kindern und zogen los. Im nahen Höllengrund machten sie Halt und ließen sich in ihrem Wirtshaus eine Flasche Branntwein mit auf den Weg geben. Mit diesem Labsal versehen, begann ihre nächtliche Wanderung über die Berge des Odenwaldes. Am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang erreichten sie die Juhhöhe bei Oberlaudenbach, wo sie sich in dem sogenannten Juchhe-Häuschen von dem gewaltigen Marsch ausruhten. Die Wirtsleute waren Kochemer, das heißt Vertraute der Räuber, Hehler und Diebsgenossen. Hölzerlips und seine Gesellen waren willkommen. Sie ließen sich Apfelwein geben, Suppe kochen und Eier backen. Die Zeche konnten sie zwar nicht zahlen, doch als die Wirtsleute hörten, dass etwas Großes geplant war, gaben sie großzügig Kredit. Tagsüber versteckten sich die sechs Gauner im Walde, schnitten Knüppel und Stöcker zurecht und wagten sich erst am Abend auf die Bergstraße hinunter. Dort warteten sie lange Zeit vergeblich auf eine Kutsche. Nach langem Warten hörten sie endlich das Gerassel einer sich nähernden Chaise. Alle stellten sich in Bereitschaft. Die Kutsche kam näher, doch gerade als sie angreifen wollten, bemerkten die sechs Räuber, dass kurz hinter der ersten eine zweite Kutsche folgte. Hölzerlips hielt seine Gefährten zurück. Und in dieser Nacht kam dann kein weiterer Wagen mehr. Enttäuscht zogen sich die Räuber zurück und fanden Unterschlupf bei der Witwe Geiger in Oberlaudenbach. In ihrem Haus trafen sie auch den großen Harzbub, einen alten Kumpan und Gauner, mit dem sie die Nacht durch tranken und feierten. Sie luden den großen Harzbuben ein, an ihrem Raubzug teilzunehmen, doch lehnte er ab, weil er den Plan für zu gefährlich hielt und schlug seinerseits vor, eine Mühle bei Mörlenbach zu überfallen. Aber da wollte keiner mitmachen. Es wurde noch eine lange, feuchtfröhliche Nacht. Basti und Andreas Petri, die beiden Musikanten aber, sorgten für Musik.